schau auf ihn, schau auf ihn. Schau auf seine Herrlichkeit. Schau auf seine Herrlichkeit. Herr, wir schauen auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Halleluja, den Ersten und den Letzten. Und den, der alles mittendrin ist. Oh, danke, dass du real bist, Jesus. Keine Fata Morgana, sondern dass du real in uns lebst, dass du eingezogen bist in uns, dass du in uns lebst und regierst. Herr, du bist unser Herr. Du bist unser König. Halleluja. Wir haben uns dir unterstellt. Und wir leben in einem Königreich. Herr, danke, dass wir in deinem Königreich leben. Und du unser König bist, der regiert. Wir preisen durch dich als König heute Abend, als starken König, ein König der ganzen Welt, ein König des Himmels. Halleluja, danke, dass du kein schwacher Gott bist, sondern starker Gott. Ein starker Gott, vor dem seine Feinde zittern. Danke, Herr, dass in deinem Namen jeder Feind schweigen muss und zurückweicht. Wir preisen dich für die Power deines Namens. Halleluja, danke Jesus, oh danke Jesus, oh danke Jesus, Jesus, Jesus, wir preisen deinen Namen, wir preisen deinen Namen heute Abend, Jesus, Jesus, Jesus, König, Höchster, Heiliger, oh danke Herr, wir heben deinen Namen, wir heben deinen Namen, wir heben deinen Namen, danke Herr, danke Herr, oh danke Herr, dass wir nicht mehr verloren sind, dass wir im neuen Reich zu Hause sind, dem Reich nicht von dieser Welt. Herr, danke, dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören, dass wir in diese Welt gesandt sind, aber unser Zuhause ist im Himmel. Oh, das ist so wunderbar, Herr, wir danken dir. Halleluja, dass du uns rausverpflanzt hast, aus dem Irdischen wirklich in den Himmel und dass wir da jetzt schon leben. Oh, danke, Herr. Und mit dir Gemeinschaft haben von Geist zu Geist. Und unsere Tiefe, Herr, ruf deiner Tiefe zu. Oh, danke, Herr. Wasserströme fließen. Wasserströme fließen, Herr, von deinem Thron. Oh, weißt du, das sind Wasserströme, die fließen. Lass dich durchfließen. Lass dich durchdringen. Lass dich durchdringen heute Abend von diesen Wasserströmen seines Lebens, seiner Herrlichkeit. Oh, Herr, wir lassen uns durchströmen. Wir lassen uns, oh, völlig erfüllen von deinem Wasser, Herr, von deinem Lebenswasser, Lebenswasser, lebendiges Wasser, lebendiges Wasser. Oh, ja, auch hier am Livestream, nehmt dieses lebendige Wasser. Das ist da, es fließt vom Thron Gottes, es fließt in uns. Es fließt zu jeder Zelle deines Körpers, es fließt zu jedem Gedanken, es fließt durch die ganze Seele. Oh, es macht alles neu, weißt du, dieses Wasser. Halleluja, danke, Herr, dass wir nicht ein Tümpel in uns haben, abgestandenes Wasser, sondern dass lebendiges Wasser in uns fließt. Oh. Wasser. Oh, danke. Reines Wasser, Herr, wir danken für reines Wasser. Reines Wasser, ohne Schadstoffe. Halleluja, reines Wasser, das von deinem Thron kommt, das uns reinigt. Oh, lass dich reinigen, weißt du, die Welt ist voller Schmutz. Und es kann nicht an uns haften, es kann nicht an den Söhnen haften, dieses Wasser des Lebens, dieses reine Wasser, das spült dich frei, das spült dich frei. Oh, das spült dich frei. Das spült dich völlig frei. Oh, das spült deinen Körper auch frei. Oh, das spült jede Zelle. Das spült durch jede Zelle. Es geht durch jede Zelle. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Es heißt an einer Stelle, ja, dass wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Und Herr, ich danke dir für die Neuheit des Lebens in dir, dass wir neu sind, neu sind, neu sind, neu sind. Herr, neue Schöpfungen. Danke, dass du uns neu gemacht hast. Dass wir nicht alt sind, Herr, sondern neu. neu in dir. Oh, brandneu, Herr. Danke, Jesus. Oh, neu. Neuwagen. Und Wagen stehen ja für Berufung. Und er sagt dir, ich habe dir einen Neuwagen gegeben. Halleluja. Einen Neuwagen. Eine brandneue Berufung. Keine abgestandene Berufung. Keine altgewordene, zerschlissene Berufung, sondern ich habe dir eine neue, eine brandneue, starke, starke Berufung gegeben. Stark, stark. Deine Berufung ist stark, stark, ergreift es, deine starke Berufung, deine starke Berufung, oh Halleluja, danke, dass du uns all starke Berufung gegeben hast, in deinem Reich, danke, dass du uns nicht zu Schwächlingen gemacht hast, sondern zu stark in deinem Reich, stark, oh stark, oh wir ziehen deine Stärke an, Halleluja. Danke, Herr, Stärke. Stärke, die aufsteht in unserem Inneren. Stärke. Halleluja. So wie du stark bist, Jesus. Danke, dass wir so sind wie du in dieser Welt. Oh, Halleluja. Du warst stark, stark im Geist. Starke Berufung. Tu sie nicht ab als irgendwas, was Minderwertiges oder was keine Bedeutung hat. Du verletzt ihn, du betrübst ihn. Aber sag, Herr, ich nehme meine starke Berufung an. Das heißt nicht, dass jeder im fünffältigen Dienst ist. Jede Berufung ist stark. Halleluja. Oh, danke. Sag ruhig, Herr, ich ergreife heute neu meine Berufung. Ich greife neu meine Berufung, die ich von dir habe, vor Grundlegung der Welt schon hatte. Halleluja, ehe die Welt war, hast du mir diese Berufung schon gegeben. Und ich ergreife sie. Und ich bin entschieden, wirklich in dieser Berufung, gemäß dieser Rufung zu laufen. Nicht daneben, nicht auf anderen Gleis, sondern auf dem Hauptgleis, auf dem vollen Gleis meiner Berufung. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, wir greifen das ganz neu. Oh, danke, Jesus. Ah, danke, Herr, für diese himmlische Berufung, die aus dem Himmel kommt. Aus dem Himmel, Herr, die sich kein Mensch überlegen konnte, die auch nichts mit unserer irdischen Herkunft unbedingt zu tun hat, sondern die von dir kommt. Er sagt so, weißt du, dieses Sprichwort Schuster, bleib bei deinen Leisten, trifft nicht auf dich zu. Du bist bestimmt, über das hinauszugehen, auch was deine Eltern schon, wo deine Eltern schon waren. Wenn sie gläubig waren, auch wenn sie gläubig waren, du bist bestimmt, Halleluja, da anzuknüpfen und weiterzugehen, neues Land einzunehmen. Oh Herr, wir nehmen wirklich unser Erbe, das du uns gegeben hast, unser Erbe, dieses spezielle Erbe. Für jeden Einzelnen wirklich spezielles Erbe und doch in vollkommener Einheit. Jedes Erbe dient dem Erbe des anderen und jeder dient mit seinem Erbe wieder dem ganzen Leib. Oh, ich danke dir von ganzem Herzen und dieser Welt. Oh, danke, dass wir wirklich Erben sind und Miterben mit dir, Jesus. Und dass wir was zu geben haben. Was zu geben haben. Zu geben. Oh, danke, Herr. Wir wurden beschenkt mit dir. Wir werden dauernd beschenkt mit dir. Mit vollkommenen Geschenken. Und wir geben sie weiter, Herr. Wir geben diese vollkommenen Geschenke weiter. Oh, Halleluja. Oh, danke, Herr. Oh. war mit dir. Danke, Jesus. Geben dir alle Ehre. Oh, danke, Herr. Alle Ehre, alle Ehre. Halleluja. Habt ihr eure Berufung neu festgemacht? Neu festgemacht. Diese ewige, himmlische Berufung, die euch keiner stehlen kann. Keiner stehlen darf. Und wenn der Feind dir ein bisschen gestohlen hat, dann sagst du heute Abend, und ich nehme alles zurück in Jesu Namen. Alles, was der Feind mir gestohlen hat von meiner Berufung, von meiner ewigen Berufung, das fordere ich jetzt siebenfach zurück im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus. Halleluja. Hundertprozentige Berufung. Ja, die gilt. Danke, dass dies die Zeit ist, in der du deine Armee wirklich zurüstest. Jeder an seinem Platz mit seiner himmlischen Berufung. Oh, danke, Herr. Ola shaka baba baba baba. Danke, Herr. Ola shaka baba. Oh, Halleluja. Oh ja, Halleluja. Wenn er dir was gegeben hat einfach, und ich glaube, er hat vielen was gegeben, einfach was aus diesem, was der Armee dient, was, ja, Halleluja, aus deinem Erbe, wo du aus deinem Erbe schöpfst, wo du was gesehen hast, was der Herr tut, was der Herr sagen möchte, wo er jemand heilen möchte, freisetzen möchte, Halleluja, da komm und gib es weiter, gib es weiter. Eine Tür gesehen und habe dann geschaut, ob die Tür von beiden Seiten einen Griff hat, und sie hatte von beiden Seiten einen Griff, und es ist wie wenn, also durch Jesus ist diese Tür schon aufgemacht, und es ist wie wenn Menschen da sind, auch am Livestream, die sind wie noch in dieser Höhle und gehen nicht über diese Schwelle, und der Heilige Geist sagt, hey, komm raus da, lass hinter dir, was du an Festlegungen von deinem Eltern hast, oder aus deinem Umfeld, wie du angeblich bist oder nicht bist, was du hast oder angeblich nicht hast, sondern mach diesen einen Schritt und geh raus, weil Papa wird dich nicht zwingen. Ja, er hat dir einen freien Willen gegeben, aber mach diesen Schritt und er ist mit dir. Amen. Amen. Amen. Ja. Ich bin am Sonntagmorgen aufgewacht und dann habe ich einen Tinnitus gehabt. Riesig hat sich das angehört. Das hat man öfters mal so ein bisschen pfeifen im Ohr, und zuerst habe ich gedacht, es geht wieder. Nach ein paar Minuten geht es wieder. Ein, zwei Stunden später war es immer noch da, und dann sage ich, Herr, was soll das? Und ich höre nur vom Herrn, das gehört dir nicht. Nimm es einfach nicht an. Lass es einfach bei der Seite. Dann war ich am Sonntag hier im Gottesdienst. Da war natürlich völlig die Herrlichkeit da. War kein Surren mehr da. Ich fahre heim im Auto, denke, ist immer noch da. Aber der Herr hat gesagt, es gehört mir nicht. Also gehört es mir nicht. Dann war ich abends hier bei dem mächtigen Gottesdienst von der Catherine. Komme abends heim, gehe in mein Bett. Immer noch geklingelt. Aber ich hatte die Stimme, es gehört mir nicht. Also bin selig eingeschlafen, habe mir gar nichts ausgemacht. Am nächsten Tag aufgewacht, es war immer noch da. Und habe gedacht, ich schenke dem einfach keinerlei Beachtung mehr. Ganz egal. Und abends, als ich ins Bett gehe, merke ich auf einmal, es ist ja gar nicht mehr da. Halleluja, es gehört mir nicht. Und wenn euch der Feind was geben will, es gehört euch nicht. Der Herr hat gesagt, es gehört euch nicht. Nehmt es nicht an, nehmt es nicht an. Gott sagt zu euch, beachtet es nicht, es gehört euch nicht. Ihr seid freigemacht. Amen. Amen. Amen. Halleluja, wer hat noch was empfangen? Trau dich einfach. Vielleicht hast du noch nie was weitergegeben. Der Herr sagt, sei mutig und kühn. Also ich habe jetzt gerade was gehabt. Und zwar habe ich Perlen, kostbare Perlen, habe ich gesehen. Und die lagen überall rum. Ja? Und diese kostbaren Perlen, das sind die Verlorenen. für die Jesus schon gestorben ist. Und Jesus hat sich schon versöhnt mit sich, damit der Weg zum Vater frei ist. Und diese kostbaren Perlen liegen überall rum. Wir brauchen sie nur noch einsammeln. Ja, ihr braucht diese Perlen nur noch einsammeln. Sie sind ja schon da. Und vor Jesus sind die Verlorenen, egal wie sie sind, schon jetzt ganz kostbare Perlen. Amen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Ja, und ich habe auch so, nicht Perlen, aber so wirklich so Edelsteine gesehen, die rumliegen. Und ich hatte den Eindruck, dass wir uns wirklich ganz neu wie Kinder ausstrecken sollen, wirklich nach ungewöhnlichen, kreativen Wunderwerken. Ja, da sind so viele Dinge im Geist bereitet, ja, kreative Wunder. Ich habe insbesondere habe ich immer das gesehen, das hatten wir mal vor einiger Zeit, hatten wir das mal verstärkt, da waren viele solche Wunder, wo zwei unterschiedlich große Füße sind. Also nicht Beine, sondern Füße, unterschiedlich große Schuhe. Größen. Und Gott hat meistens was so, dass die Leute wollten, dass der eine Fuß kleiner wird und dann ist er kleiner geworden und die Schuhgröße wurde gleich und solche so ein bisschen so abgefahrene Dinge. Irgendwie Gott will uns ermutigen, wirklich ganz neu solche Dinge zu pflücken im Geist. Ja? Und er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Also macht euch bereit wirklich für ungewöhnliche, außergewöhnliche Wunderwerke, die man nur als Kinder empfangen kann. Halleluja. Amen. Amen. Pflückst du? Wir pflücken. Halleluja, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Auch ihr im Livestream, pflückt euch die Wunder. Halleluja, für euch und für eure Nachbarschaft und Arbeitskollegen. Halleluja, Familienangehörigen. Oh, Halleluja, ich sehe wirklich so, wie Lawinen ausgelöst werden, auch durch solche Schlüsselwunder in den Familien, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, wo ein Wunder und Neubekehrter nach dem anderen kommt. Halleluja, durch solche starken Sachen, dass sie sehen, Gott ist wirklich real. Und er ist nicht tot und er ist nicht out, sondern er ist total in. Unser Gott ist in. Der ist so in. Halleluja. Gut, dann wollen wir mit dem Wort beginnen. Wer beginnt? Christian, yeah, gib uns das Wort. Ja, in Jesus sind die Wunder, von denen wir gerade gehört haben. In ihm ist letztendlich alles und wir haben heute schon ganz viel gehört von am Anfang. Ja, Jesus wurde geschlagen und das Wasser kam heraus, ja, das lebendige Wasser letztendlich, der Stein wurde geschlagen, das lebendige Wasser kam heraus, Jesus wurde geschlagen. Er sagt, ja, in ihm ist ja letztendlich dieses lebendige Wasser, ja, und Jesus, haben wir auch vorher gehört, lebt in uns, ja, er ist in uns. Und mir ist dazu einfach Folgendes eingefallen, noch dazu. Jesus, wenn wir im Wort schauen, steht da drin, dass er von Anfang an war und durch ihn wurde alles gemacht. Durch ihn ist alles entstanden. Und wenn wir heute in die Welt reinschauen, ja, dann machen die Wissenschaftler und machen hier und dort, ja, aber was sie nicht hinbekommen, ist Leben zu erzeugen. Ja, sie können Leben nehmen, ja, einen Samen nehmen und daraus wächst was, ja. Sie können irgendwas von einem zum anderen operieren und so weiter und so fort, dass das Leben erhalten bleibt. Aber Leben erzeugen kann keiner, ja, kann keiner. Hat keiner geschafft bisher. Aber wenn wir im Wort anschauen, ja, aus ihm, aus Jesus heraus ist alles entstanden. Alles, egal was du jetzt nimmst, ja, es ist alles entstanden. Die Substanz Jesus, die Essenz Jesus ist Leben. Ja, also ohne dass du was Höheres hast, also du musst was Höheres haben, das heißt Leben, sage ich jetzt einfach mal. Wenn du das nicht hast, kannst du kein Leben erzeugen. Und Jesus ist Leben und aus ihm heraus, durch ihn ist alles entstanden, das ganze Universum, alles, was du angucken kannst, alles, was du siehst, alles, was du berührst, alles, letztendlich alles, was mit was zu tun hat, was mit Leben zu tun hat, ist aus ihm entstanden. Alles. Es ist schlechthin, diese Substanz ist Leben. Ja. Und dieses Leben, wenn wir dann auch gucken, ja, wenn wir ins Paradies reingucken oder den Himmel anschauen, ja, dann ist dieses Leben positiv, was Gutes, ja. Also ich glaube, wenn wir im Himmel sind, wird der Löwe keinen Menschen mehr fressen, ja. Und es wird es nebeneinander geben, einfach, ja, weil dieses Leben letztendlich erstmal gut gedacht war, ja. Dieses Leben ist was Gutes, was Positives, ja. Und es hat alles letztendlich, es ist alles unter Kontrolle in ihm, in Jesus. Und dann kam der Teufel, ja, und hat das Ganze irgendwo missbraucht und hat aus dem Leben tot gemacht, ja. Es kam tot rein. Worauf ich hinaus will, ist, dieses Leben, diese Essenz, diese Substanz, die ist, haben wir gehört auch vorher von der Irina, sie ist in uns. Jesus ist in uns. Das Leben schlechthin, aus dem alles entstanden ist, ist in uns. Dieses Leben schlechthin ist auf diese Erde gewandelt. Und wir haben es gesehen, was passiert ist. Wunder um Wunder, Zeichen um Zeichen, ja. Physik hat keine Rolle mehr gespielt. Ich nehme es immer so gerne, weil das ist das Wow, wo ich sage, wow, ja. Es hat alles keine Rolle gespielt, ja. Er hat über alles geherrscht. Es konnte kommen, was wollte. Es war vollkommen egal. Es war ihm egal. Er hat es einfach verändert. Er hat es einfach gesprochen und es wurde verändert. Ein Toter lag vor ihm, er hat einfach gesprochen, komm jetzt, steh auf, ja. Ist ja nicht so schlimm, ja, der war jetzt schon ein paar Tage tot, aber ist doch egal, ja. Steh auf, ja. Ein Kranker oder ein Blinder, der gar keine Augen hatte, ist doch egal, ja. Augen sind einfach da hervorgekommen. Es war alles egal. Er stand vor keiner einzigsten Herausforderung, wo er gesagt hätte, das wäre ihm jetzt zu groß. Warum? Weil aus ihm alles kommt. Aus ihm ist alles. Aus ihm, wow. Das ist einfach diese Substanz. Und auf den Punkt möchte ich jetzt einfach kommen. Er lebt in dir. Er lebt in dir. Der Größere lebt in dir. Ja, der Größere lebt in dir. Wir machen uns tagtäglich so viel Gedanken um irgendwelche Sachen, statt dass wir unseren Fokus, unser Ding auf ihn richten, auf ihn, der in uns lebt, wo wir sagen einfach, hey, was ist es? Was soll's? Wir sprechen das Wort Gottes, ihm glauben und wir haben die Erwartungshaltung, dass sich Dinge verändern. Das hat Jesus gemacht. Er ging auf dieser Welt und er hat gesprochen und er hatte die Erwartungshaltung auch, dass es sich verändert. Ihm war nichts zu groß, ja. Und wenn wir, geführt vom Heiligen Geist natürlich immer, auf dieser Welt wandeln, ja, dann, hey, der Teufel versucht uns ständig irgendwas reinzulegen. Ja, wir haben es gehört, ja, dann kommt ein Tinnitus oder da kommt jenes, ja. Er will uns ständig irgendwas in den Weg stellen, damit wir sagen, oh ja, es funktioniert ja nicht. Oh ja, ja. Aber Jesus möchte eins. Er möchte, dass wir das Leben hier auf diese Erde bringen. Er möchte, dass wir den Himmel hier auf diese Erde bringen, ja. Er möchte, dass wie im Himmel so auf Erden, ja. Wir sind seine Nachfolger. Wir sind letztendlich diejenigen, die das Leben reinbringen können, kein anderer. Wir verändern Umstände, wir verändern Atmosphären. Der Teufel schläft nicht, ja? Er versucht ständig irgendwelche Sachen, sage ich jetzt mal, Atmosphären zu verändern, ja? Dir Steine im Weg zu stellen, ja? Die Erweckung aufzuhalten, Gemeinden zu Bruch zu bringen. Ja, der schläft nicht, ja? Aber hallo, wir sind stärker. Wir sind stärker. Aus Jesus heraus ist alles entstanden. Aus Jesus heraus ist alles geworden. Nicht aus dem Teufel heraus, ja. Jesus steht über allem. Jesus ist das Leben. Das Leben ist in dir. Also sprich das Leben, leb dieses Leben und mach keine Kompromisse in irgendeiner Form, sondern leb dieses Leben. Und ich glaube einfach, Jesus möchte wirklich, oder der Heilige Geist, ich habe das so drauf heute für gerade, ja. Er möchte uns sagen, steh auf, wach auf. Er möchte dich wachrütteln heute Abend und sagen, hey, komm, guck auf das Richtige, ja? Guck auf mich, guck auf den, der in dir lebt. Er ist der Größere. Und wenn der in dir lebt, ja, da ist ja, wer oder was kann gegen dich sein? Nichts, nichts und niemand. Lasst uns nicht mehr aufhalten von irgendwas, sondern lasst uns das Leben sprechen. Lasst uns das Leben auch gemeinsam zusprechen. Lasst uns füreinander da sein, ja. Sei nicht abgesondert in irgendeiner Form. Denk nicht, deine Gebete haben keinen Wert oder irgendwas. Du hast Kraft in dir, du hast Leben in dir und sprich dieses Leben, ja. Sprich dieses Leben, weil es ist in dir. Und es ist letztendlich wie das Wasser aus dem Stein herausgekommen. Es ist rausgeschossen, ja, letztendlich, ja. Es ist rausgequollen, ja. Und wenn du diesen Fokus auf Jesus letztendlich hältst, ja, dir dessen bewusst bist, was eigentlich in dir ist, dann fließt das Wasser aus dir raus. Ja, das sprudelt richtig aus dir raus, ja. Du kannst es nicht mehr aufhalten. Und das Schöne ist, was dabei rauskommt, ist nicht irgendwas von dir, irgendeine Substanz von dir, sondern es ist die Substanz, die Ursubstanz, die Ursubstanz, aus dem alles entstand. Es ist das Leben. Es ist Jesus. Es ist Jesus, der aus dir rausfließt. Und weißt du, wenn wir dieses Wasser, dieses Leben raussprudeln lassen, dann verändert sich alles. Es verändert sich dein Umfeld, es verändert sich das Umfeld in deiner Arbeit, es verändert sich einfach alles, weil dieses Leben, es kann nicht widerstehen, ja, es kann nicht widerstehen. Du kannst dir das so vorstellen, na, es gibt gewisse Hierarchien, ja, aber du bist an der größten Hierarchie angekommen, beziehungsweise die größte Hierarchie ist in dir angekommen, nämlich Jesus, und dem kann keiner widerstehen. Deswegen stimmt halt auch das Wort, der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist, weil aus ihm alles gekommen ist, aus ihm ist alles erschaffen worden. Und wir fürchten uns immer wieder, wenn wir in irgendwelche Umstände geraten, wir fürchten uns, machen uns Sorgen und so weiter und so fort. Aber Jesus möchte es nicht. Er möchte es nicht, dass wir Angst haben. Er möchte es nicht, dass wir Sorgen uns machen. Er möchte nicht, dass wir das Leid letztendlich annehmen, sondern er möchte genau das, was wir gerade gehört haben, hinstehen und sagen, das gehört nicht zu mir. Das gehört nicht zu mir. Das Wort Gottes sagt was anderes. In mir ist Leben, in mir ist die Substanz, in mir ist das Auferstehungsleben. Ja? Und wenn wir die Bibel dann weiter angucken, dann heißt es, wenn die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten, ja, oder ja, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in mir. Und wenn wir die erweiterte Übersetzung, die Amplified, angucken, dann heißt er weiter und hält meinen Körper lebendig, gesund, frisch und so weiter und so fort, weil es Leben ist. Und dieses Leben hat Auswirkungen. Das geht nicht anders. Jetzt sagst du vielleicht, ich sehe diese Auswirkungen nicht, ja? Oder vielleicht der ein oder andere, der diese Predigt vielleicht mal irgendwo auf YouTube hört, sagt, ja, der predigt da wieder Wohlstand oder irgendwas. Hey, lasst uns wirklich die Augen mal aufmachen, ja? Der Teufel schläft nicht. Der macht alles um uns herum kaputt, verursacht Angst und so weiter. Wenn wir nicht aufstehen, tut's keiner. Wenn wir nicht nach dem Wort leben, tut's keiner. Ja, wenn wir nicht dieses Leben aussprechen, wenn wir nicht dieses Leben leben, tut's keiner. Aber wir sind da. Wir sind da, um nicht gegeneinander zu gehen und zu sagen, hey, das ist mal wieder ein Wohlstandsevangelium, der hat wieder keine Ahnung, was der predigt. Ja, das passt wieder nicht. Nein, wir brauchen dieses Leben. Wir brauchen diese Worte, weil diese Worte sind Leben. Ja, sie sind Leben. Und sie bringen Leben hinein und vernichten letztendlich alles, was von der Finsternis kommt. Weil es ist Licht, ja. Und dieses Licht ist stärker wie die Finsternis. Und deswegen möchte ich euch wirklich heute Abend ermutigen, ja. Lasst uns kurz aufstehen, ja. Lasst uns kurz aufstehen und lasst einfach mal uns aussprechen und sagen, ich gehe keine Kompromisse mehr ein. Ich spreche das Leben, denn das Leben ist in mir. Und wenn das Leben in mir ist, nämlich Jesus, kann nichts, ja gar nichts gegen mich sein. Amen. Amen, Amen. Hörst du den Ruf, ja? Hörst du den Ruf, der ausgeht vom Vater? Er sagt, steh auf, sei Licht, denn dein Licht ist gekommen. Jetzt ist deine Zeit. Deine Zeit ist jetzt. Deine Zeit ist jetzt. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Ruf des Herrn, der, weißt du, der gilt immer, ja? Weißt du, ich meine, du kannst so viele Christen beobachten, die warten immer, bis Gott noch irgendwas tut, ja? Aber Gott sagt, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Aufzustehen. Jetzt ist die Zeit, das zu ergreifen, was er dir gegeben hat. Jetzt ist die Zeit, das rauszulassen, was in dir drin ist. Ja? Weißt du, es ist ja da, die Quelle ist ja in dir. Du musst es ja nur sprudeln lassen. Du musst nur sprudeln lassen. Ja? Viele Christen denken immer, ja, die sind noch belegt und das muss der Herr noch wegtun und jedes muss der Herr noch wegtun. Aber ich sag dir, wenn das Licht in dir leuchtet, dann muss die Finsternis weichen. Du musst nicht auf die Finsternis schauen. Ja? Du musst nicht drauf schauen, was der Teufel alles in dein Leben reingelegt hat und wo da noch eine Belegung ist und da ist noch und da zwickt es noch und hier und da. Weißt du, das ist alles nicht wichtig, wenn du dir bewusst bist, wer in dir ist. Weil der in dir ist, der hat ein für alle Mal den Sieg errungen. Und er lebt in dir und du stehst mit ihm auf dem Siegertreppchen und du herrschst mit ihm hier auf dieser Erde. Amen. Amen, so ist es, das ist die Wahrheit. Und wenn wir diesen Sieg ergreifen, dann können wir Autorität, unsere Autorität wahrnehmen, die uns gegeben wurde und den Teufel in die Schranken verweisen. Ja, weißt du, das alles, was es betrifft, nimmst Gesundheit, nimm, wo Mangel ist, ja, nimm wo du einfach, ja, du hast auch gehört, die Berufung, wo du einfach bist und deine Berufung, wo du einfach mal weißt und spürst, du hast die vom Herrn bekommen, die noch nicht sichtbar ist, dann geh weiter, ergreif das, lass nicht zu, dass der Teufel dir irgendwas anders einredet, ja, lass es nicht zu, sondern geh mit dem, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat, geh mit diesen Dingen vorwärts und ergreif sie, weißt du, manchmal ist es dran, wirklich Türen einfach einzutreten, ja, ja, Amen, es ist so, das ist einfach ein Teil dessen, wo wir unsere Autorität hier auf der Erde wahrnehmen müssen, ja, weißt du, der Sieg ist da, aber manchmal siehst du einfach Türen, die verschlossen sind. Ja, und ich meine, natürlich hat der Herr, kannst du den Herr auch bitten und beten, Herr, lass Türen verschlossen sein, die nicht für mich sind, natürlich, ja, aber wenn du eine Tür siehst, wo so ein Mini-Spalt offen steht, ja, und die vielleicht noch klemmt, ja, du hast vielleicht schon versucht, sie aufzudrücken, aufzuschieben, ja, aber irgendwie ging es noch nicht so leicht, ja, sie ist halt nicht mit dem ersten Luftstoß gleich aufgeflogen, ja, dann ist vielleicht dran, wirklich da durchzupressen, da reinzugehen, da drauf zu bleiben, ja, wenn noch Symptome sind, wenn noch Mangel in deinem Leben ist, dann bleib drauf, stell dich auf das Wort, ja, stell dich auf die Verheißung, die Gott dir gegeben hat und geh mit diesen Dingen, lass nicht zu, ja, lass nicht zu, dass der Teufel dir irgendwas ins Ohr setzt, ja, lass es nicht zu, ja, wenn Symptome da sind, dann sagst du, wie du es gehört hast, nicht mit mir, ja, dieser Tinnitus, nicht mit mir, ja, diese Schmerzen in meinem Knie, nicht mit mir, ja, diese Symptome im Rücken oder was auch immer, egal wo sie sind, nicht mit mir, ja, weißt du, wir haben göttliche Gesundheit bekommen, wie im Himmel, so auf Erden, und im Himmel gibt es keine Schmerzen, Amen, also können wir das auch hier auf dieser Erde erleben, ja, Amen. Amen. Erziehst dir, ergreifst dir, weißt du, da geht's wirklich drum, den Himmel wirklich runterzuholen, ja? Die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich, die Gewalttätigen, ja? Mama ist einfach dran, gewalttätig im positiven Sinne zu sein, einfach zu sagen, Herr, ich lass dich nicht, ja? Außer du gibst es mir, ja? Und ich lass nicht vorher locker, bevor diese Symptome verschwunden sind. Ich bleib da drauf und ich gehe ins Wort, ja? Und ich zieh mir das, ja, bis das durchgebrochen ist. Ja, das ist wirklich auch unser Auftrag hier auf der Erde. Ja, weißt du, wenn wir mitschwimmen würden mit der Welt und hier und das und allen, was halt gerade so kommt, ja, irgendwo immer mitgehen würden, ja, weißt du, hätten wir überhaupt keine Auswirkung. Ja, unser Auftrag ist es wirklich fest auf dem zu stehen, was Gott uns gegeben hat. Ja, auf dem zu stehen. Er ist unser Fels. Er hat uns die Wahrheit gegeben. Er hat sie gegeben uns in der Schrift. Ja, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns mit Kraft ausstattet. Ja, diese Komponenten haben wir. Das haben wir. Wir haben alles, was es braucht. Ja, alles, was es braucht, ist da. Die Frage ist nur, ob wir es benutzen, ob wir da damit gehen, ob wir es rauslassen, ob wir es weitergeben. Ja, das ist auch so ein Schlüssel, das weiterzugeben. Wenn du immer nur für dich selber dich füllst und ins Wort gehst und dich beschäftigst, ja, dann wird es irgendwann schal. Ja, du musst auch das anwenden, du musst auch rausgehen. Ja, trau dich, sei kühn und mutig, wenn du unterwegs bist, wirklich für Leute zu beten, zu sagen, hey, ich habe einen Eindruck, irgendwie du hast Rückenschmerzen, kann das sein und kann ich für dich beten? Ja, nimm das, ergreif das, ja. Ja, ich meine, klar, der Teufel, dem gefällt es nicht, der redet irgendwas anders ein, der sagt, ja, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt und das ist überhaupt nicht die richtige Person, die will es gar nicht wissen und ist überhaupt nicht offen und was auch immer der Teufel halt immer so von der Seite dir einreden will, ja. Aber Gott möchte, dass du das, was er dir gegeben hat, weitergibst, ja, dass es fließt, ja, dass diese Quelle, die in dir ist, einfach weiter fließt und sprudelt, ja, dass das Leben sich freisetzt. Weißt du, das Leben ist uns gegeben, natürlich, dass wir davon profitieren, aber das Leben ist auch gegeben, dass wir es weitergeben, weil das ist dieser Auftrag, wozu wir hier sind. Ja, ich meine, sonst könnt ihr uns ja gleich abbeordern. Ja, natürlich. Sonst könnt ihr ja gleich sagen, okay, gut, jeder, der wiedergeboren ist, wird entrückt. Ja, aber wir haben noch einen Auftrag. Wir haben noch einen Auftrag hier auf dieser Erde, ja, den Menschen die gute Botschaft, den Menschen das Evangelium weiterzugeben, dass jeder die Chance hat, ja, jeder die Chance hat, Jesus als seinen Herrn aufzunehmen, dass jeder die Chance hat, wirklich dieses neue Leben zu bekommen, ja, dass uns in alle Ewigkeit verbindet, ja, dass wirklich in die alle Ewigkeit gilt. Ja? Diese Chance soll jeder Mensch bekommen. Und dazu sind wir hier, um das weiterzugeben. Seid ihr da dabei? Amen. Amen. Amen. Ja, Halleluja. Genau, da ist Leben für dich. Sag mal, da ist Leben für mich. Und jetzt noch so, dass du es glaubst, da ist Leben für mich. Oh, Halleluja, das ist wirklich ja, sprudelndes Leben für dich, das ist wirklich überbordendes Leben für dich. Wir haben kein grabbewachendes Leben. Auf gar keinen Fall haben wir ein grabbewachendes Leben, sondern wirklich Leben in Fülle. Leben, das wirklich aus allen Poren raus sprudelt, wo wirklich da Leben hinkommt, wo tot ist. Da bringst du Leben, da bringst du Freude, da bringst du Liebe, da bringst du wirklich... Oh. Oh, Halleluja, ich freue mich so. Oh ja. Oh, danke, Herr, für Leben. Oh, danke, Heiliger Geist. Halleluja. Oh, so gut. Und ich hatte so ein Bild im Lobpreis. Ich stand mit so einer, kennt ihr diese gelben Anglerhosen? Die bis da oben gehen oder ja, okay, da stand ich im Fluss, wirklich im Strom Gottes, und um mich herum sind Fische aus dem Wasser gesprungen, ganz viele Fische, und die haben sich so gefreut und denen ging es so gut, den Fischen. Und ich habe erkannt, dass es wirklich diese Kinder Gottes sind, die im Leben leben, die wirklich im Leben in der Fülle leben, die ins Gut geht, die rumspringen und juhu. Aber dann habe ich auch die Fische gesehen, die sich so ein bisschen am Rand des Flusses rumdrücken, so ein bisschen, die sind so ein bisschen versteckt, und die haben diese Fische angeguckt und haben gesagt, was machen denn die da? Ist es alles richtig, was die tun? Aber eigentlich wussten sie im Inneren, ja, das will ich auch haben. Wie geht es? Wie komme ich da rein? Und ich sage dir wirklich, es ist da. Es ist da. So wie es der Tobi gesagt hat. Geh einfach rein. Es ist gar nicht irgendwie, dass du sagst, ich muss noch dieses Gebet empfangen oder ich muss da noch frei werden. Nein, press einfach rein und sag, Herr, danke für dieses Leben. Danke, Herr, für die Freude. Danke, Heiliger Geist, dass du mich füllst. Danke, Heiliger Geist, dass alles da ist. Oh, Halleluja. Oh ja, stehen wir mal auf. Ich glaube, wir brauchen jetzt einfach dieses Leben. Oh, danke, Heiliger Geist. Ja, streck dich wirklich aus, Heiliger Geist. Füll uns wirklich neu ab mit dem Leben, Herr. Füll uns ab mit der Freude. Füll uns ab. Spreng alles weg, was es jetzt noch deckelt, Herr. Oh, danke, Herr. Komm mit deinem Feuer, Herr, dass alles verbrannt wird, was dir deine Kinder noch deckelt, Herr. Oh, danke, Heiliger Geist. Füll uns, füll uns, füll uns. Halleluja. Oh, sag mal, danke, Heiliger Geist, dass du alles wegnimmst, was mich noch zurückhalten will. Und dass ich jetzt in die Fülle komme. Dass ich in die Freude komme. Oh, und dass ich es mir nie wieder klauen lasse. Oh, Amen und Amen. Halleluja. Halleluja. Lass es dir nicht klauen, lass es dir nicht klauen. Leben ist stärker als Tod, weißt du das? Das Leben ist stärker als Tod. Die Welt, die will dir immer was anderes sagen. Es war auch, bis Jesus war so, weißt du, wollte immer sagen, ja, der Tod ist eigentlich stärker, der Tod hat gewonnen. Aber weißt du, Jesus hat das umgedreht, er hat gezeigt, nee, das Leben hat gesiegt, Leben hat gewonnen. Weißt du, er ist auferstanden, der Tod ist besiegt. Ja, das Leben ist stärker als der Tod. Und es ist auch immer heute noch so, dass in der Welt, wenn du in die Welt guckst, die will immer das Gegenteil sagen. Es war interessant, gab es, als das Ganze in Israel war mit Hamas und so, kam irgendwann raus, so was die so motiviert war. Und da kam so ein Zitat, das immer wieder aufgebracht wurde, um halt die Philosophie der Hamas so zu erklären. Und da hat der eine Führer von denen, glaube ich, war es sogar, hat gesagt, ja, weißt du, also er war, glaube ich, in israelischer Gefangenschaft, und hat denen gesagt, ja, weißt du, wir lieben den Tod mehr, als ihr das Leben liebt. Und das wird immer so, eigentlich immer nur aufgebracht, so um zu zeigen, hey, so denken die und so denken wir. Aber es ist mir so eben gekommen, so, hey, nicht, okay, schön, dann weißt du die unterschiedlichen Weltansichten, aber das stimmt nicht. Weißt du, das stimmt nicht. Weißt du, der Tod ist nicht stärker als das Leben. Weil es kann sein, dass in der Welt manche vielleicht den Tod mehr lieben als das Leben, aber wir nicht. Und weißt du, wir herrschen, weißt du. Wir lieben das Leben mehr als den Tod, weißt du. Und ja, und da ist die Bibel auch ganz klar. In Mose heißt es, in 1. Mose, glaube ich, heißt es, wähle das Leben. Weißt du, wähle das Leben. Weißt du, nicht, ja. Und ja, ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, das Leben ist stärker. Weißt du, auch das Leben in Jesus ist stärker. Das ist stärker. Das ist das stärkste Leben. Weißt du, Jesus hat es demonstriert. Es ist das stärkste Leben. Es hat alles besiegt. Es hat den Tod selbst besiegt. Alles, was der Feind aufbringen konnte. Alles, Tod ist das Ultimative, was der Feind aufbringen konnte. Weißt du, das war so seine Endwaffe, seine absolut das. Mehr konnte er nicht aufbringen. Und Jesus ist gekommen und hat den Tod besiegt. Damit ist eigentlich Ende, damit ist Kapitel geschlossen, kannst das Buch schließen und fertig. Ja, und jetzt dürfen wir das ausleben, und immer wieder demonstrieren, dass das Leben stärker ist, dass Jesus stärker ist, dass er gesiegt hat. Ja, wir haben den Sieg, ja, wir haben den Sieg. Halleluja, ja. Das musst du dir manchmal wieder mal bewusst machen, dass wir den Sieg haben. Wir haben gesiegt und dann, weißt du, der Sieger hat das Sagen. Man sagt ja immer, ja, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Und das ist ja auch ein bisschen so. Und weißt du, der Sieger hat das Sagen, der sagt, okay, was Sache ist. War immer, weißt du, wenn jemand eine Schlacht oder ein Land erobert hatte damals in den Kämpfen, der hatte dann zu sagen, der konnte dann sagen, was mit dem Land getan wird. Konnte sagen, okay, die Rohstoffe oder so, die produziert wurden, konnte sagen, ja, das kommt alles zu mir oder kommt dahin. Hatten sie zu bestimmen, die hatten dann das Sagen. Und genauso sind wir haben das Sagen, wir haben den Sieg in Christus, wir haben das Sagen. Und ja, in der Welt oder auch in der Geschichte wurde es immer so im Natürlichen gedeutet, und wir wissen ja, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, aber du kannst manchmal auch so ein bisschen von den Dingen lernen oder das Wissen, wir sind berufen, die Welt zu erobern, nicht im Natürlichen, nicht irgendwie, sollst du jetzt nicht dein Schwert auspacken oder so, aber wir sollen die Welt einnehmen für den Herrn im Geist. Und auch wirklich auch ganze Region, weißt du, wirklich nicht nur die Welt so als abstraktes Konstrukt, sondern wirklich Region, da wo du gesetzt bist, da wo du stehst, wo du bist, da ist, weißt du, Gott will das einnehmen, Gott will das für sein Königreich einnehmen, Gott will die Menschen gewinnen für sein Königreich. Ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, ob es vom Herrn war oder irgendwie, wir waren immer auf Kreuzfahrt, und dann waren wir auch an unterschiedlichen antiken Orten, unter anderem dann in Istanbul. Und Istanbul war ja früher, Konstantinopel war ja eigentlich so die christliche Hauptstadt. Und irgendwie hatte ich die ganze Zeit so dieses, hey, das gehört eigentlich uns. Das gehört uns. Und ich meine, bei anderen Orten bestimmt auch, aber da hatte ich so richtig stark, hey, das gehört eigentlich uns. Und ich habe jetzt nicht irgendwie da gehabt, okay, wir müssen wieder Kreuzzüge oder so. Nein, das überhaupt nicht. Aber einfach so ein Bewusstsein, hey, das hat im Geist, hat der Feind das irgendwie wegnehmen wollen. Und weißt du, der Feind will dann irgendwie dann auch ein so, ja, okay, das ist jetzt halt, gehört jetzt halt anderen, ist jetzt halt eine andere Religion und so. Und weißt du, wir gehen da gar nicht gegen Menschen oder gegen irgendwas, nein. Aber weißt du, so ein, das gehört eigentlich Gott, weißt du, das gehört Gott, weißt du, diese ganze Erde gehört Gott, dieser ganze Planet gehört Gott. Weil der Feind hat sich's irgendwie hinterrücks unter den Nagel gerissen, aber es gehört trotzdem Gott. Und deswegen sind wir hier, weil es Gott gehört. Und wir sind hier, um es uns zurückzuholen. Und da gibt's keinen Kompromiss, da gibt's kein ja, da muss ja auch andere Ansichten dulden oder so. Ja, im Menschlichen vielleicht und nicht irgendwie mit Waffengewalt gegen andere gehen. Nein, aber weißt du, im Geistlichen sagst du, hey, nein, da gibt's keinen Kompromiss. Das gehört Gott, die geistliche Atmosphäre, die geben wir vor. Das geben wir vor, was hier die geistliche Atmosphäre ist. Wir sagen, wenn du in die Arbeit kommst, weißt du, da ist es ja dann, kommst du ja ins Praktische. Wenn du in die Arbeit kommst und alle sind down, alle sind mies drauf und sagen, ach ja, Wirtschaft geht nur den Bach runter, wie lange ich meinen Job noch hat, da gehst du nicht rein und sagst, ja, okay, wenn das seine Meinung ist. Nein, da gehst du dagegen. Du musst jetzt keine Debatte anfangen, nicht mit ihm diskutieren, aber du sagst einfach im Geist, hey, nein. Du sagst, nee, mit uns geht's aufwärts. Du sagst, hey, mein Arbeitgeber ist gesegnet, weil ich da bin. Weißt du, ich bete es jeden Tag irgendwie so, dass ich sage, hey, danke, dass mein Arbeitgeber gesegnet ist. Weil ich da bin, weil Gott dadurch da ist. Ja, aber es geht ja nicht um dich, aber weißt du, und so betest du und so gehst du. Du sagst nicht, ja, es geht alles runter. Weißt du, man kommt dann auch, wenn du irgendwie vielleicht vieles, was unsere Nationen machen oder so, wo was nicht im Einklang mit Gott ist, da kommt man auch so in eine Haltung vielleicht, dass man denkt, ja, ist ja gut, dass es runtergeht, weil die gehen ja nicht mit Gott. Und dann, nein, aber das ist die falsche Haltung. Nein, du sagst, hey, ich will das Beste für mein Land, ich will das Beste für meinen Arbeitgeber, ich will das Beste für meine Mitmenschen. Und du brichst das durch und du sagst, hey, ich bringe diese Atmosphäre hier rein. Und du duldest das nicht anders. Weißt du, du musst nicht irgendwie das im Menschlichen versuchen durchzupressen und allen die Bibel über den Kopf hauen und sagen, hey, so ist es. Oder irgendwelche Internetdiskussionen anfangen oder sowas. Aber weißt du, im Geist diese Haltung einzunehmen, diese Haltung nicht unter den Geist der Welt zu gehen, nicht sich da unterdrücken zu lassen und zu sagen, ja, so ist es. Halt, ist halt die Welt und ja, wir warten nur, bis Gott uns endlich holt. Nein, Tobi hat es gesagt, weißt du, er holt uns noch nicht. Wir haben hier noch was vor, wir haben hier noch was zu tun. Und es ist wichtig, dass du das weißt, dass du weißt, hey, du bist einer, der hier einnehmen soll, Land einnehmen soll. Und du hast einen Ort, weißt du, da wo du bist, vielleicht denkst du, oh ja, ob Gott mich da haben will. Du bist jetzt da und jetzt will dich Gott da haben und er will, dass du da dein Land einnimmst. Und vielleicht sagst du, ich bin ganz allein, keiner an meiner Arbeit oder in meinem Umfeld glaubt an Gott. Ja, dann bist du der da steht und der den Unterschied macht und der anfängt. Und dann reicht ein und dann werden es mehr. Ja, und du stehst da drauf und lässt dich da nicht unterkriegen. Ja, weil die Kraft ist in dir, weißt du, es ist alles in dir. Du bist nicht von dem Äußeren abhängig. Die Menschen an deinem Arbeitsplatz, die sind von dem, was außenrum abgeht, abhängig. Da kann der im Natürlichsten vielleicht die größte Frohnatur kommt in so eine depressive Atmosphäre, dann ist die auch irgendwann depressiv. Aber du hast die Quelle in dir, du hast Jesus in dir. Du kommst da rein und du gibst den Ton an. Ja, du bist, ja, wie ich habe so auch gehabt, so weißt du, wie Könige, weißt du, wir kennen das vielleicht hier so Demokratie oder so, und dann ist ja für im menschlichen System eigentlich schon gut, aber du kennst es ja, wenn so die großen Präsidenten oder so, wenn die was tun können, du siehst, die kommen auch irgendwo an ihre Grenzen, dann wollen sie das machen, dann gehen die Gerichte oder der oder das dagegen und so weiter, und das ist aber bei Gott nicht so. Das ist ein Königreich. Weißt du, wenn er den Ton angibt, dann ist das so. Du siehst es im Alten Testament heißt es bei Daniel, bei den Babyloniern, heißt es, dass der König, wenn er ein Gesetz erlassen hat, dann konnte er nicht mal selber mehr dagegen gehen. So haben sie, seine Berater ihm da auch einen Strick draus gedreht, war da nicht so gut. Aber bei Gott ist es auch so. Gott kann sogar seine Verheißung, der kann da nicht dagegen gehen, weil er hat sie erlassen. Die gelten. Und deswegen kannst du dich drauf stellen. Deswegen kannst du dich drauf stellen, hey, Gott hat mir diese Verheißung gegeben, dass er immer bei mir ist, dass er immer mit mir ist. Und dann kannst du so auftreten und in dem Bewusstsein gehen und so veränderst du die Atmosphäre und nimmst das Land ein. Amen. Halleluja, ja, du nimmst das Land ein und ich glaube, da sind auch echt neue Dimensionen, die Gott für uns vorbereitet hat. Irina hatte das ja vorhin so stark mit den Neuwagen, mit den Autos, die wirklich bereitstehen für uns. Und ich hatte das auch so, haben wir auch gesungen, neue Dimensionen, ja, für dich und mich in der Herrlichkeit. Und ich glaube wirklich, dass der Strom uns echt an neue Orte auch führt, wenn wir da einsteigen. Und genau, ich wurde da auch an so einen Traum erinnert vom Strom, den ich hatte. Also die mich noch nicht so gut kennen, ich komme ja eigentlich aus Kassel und bin so vor einem guten Jahr hierher gezogen. Und kurz vorher habe ich geheiratet im Poli. Und ich hatte mein Leben in Kassel und hatte eine Wohnung und eigentlich lief alles so ganz gut. Und ja, also ich, genau, natürlich die Gemeinde war nicht da vor Ort, war ich eher am Livestream. Und genau, und dann hat Gott halt angefangen einfach zu sprechen, immer mehr Impulse uns gegeben, so dass ja, er uns gerne hier haben möchte. Und gut, dann musste ich mich natürlich auch umorientieren, jobmäßig. Habe dann hier eine Stelle gefunden, direkt in Filderstadt auch. Und dann dachte ich kurzzeitig so, ja, okay, Gott, bist du das jetzt? Oder habe ich mir das jetzt irgendwie zurechtgelegt? So, ja, Filderstadt, es würde ja alles passen. Und dann hatte ich tatsächlich einen Traum von einem Strom und also von einem Fluss, einem sehr großen Fluss. Und genau, und in dem Traum bin ich eingestiegen in den Strom und bin sofort so richtig runtergegangen. Interessanterweise kam noch eine alte Freundin von mir mir entgegen, die war aber nicht im Strom, die ist auch nicht ja, christlich unterwegs, die ist auch gegen den Strom dann gegangen, auch ganz interessant. Genau, jedenfalls war ich dann in dem Strom, der Strom hat mich auch sofort mitgenommen und ich habe dann noch meine Tasche verloren, fand ich auch ganz interessant, also dass auch wir auch Altes hinter uns lassen oder Dinge ablegen dürfen oder Gott sie einfach auch wegnimmt, wie wir schon gebetet haben. Ja, und dann war das ganz interessant, dann hat der Strom so eine Kurve gemacht und dann stand auf einmal irgendwie Skispringen oder so und dann hatte ich auf einmal so Skier unter den Füßen und war dann auf so einer Sprungschanze. Ja, und dann ging es wirklich drum abzuspringen, also hatten wir es vorhin auch schon, vom Abspringen, ja, und genau, und ich dachte erst so, ich habe das noch nie gemacht, wie soll das funktionieren? Und aber Gott hat mir die, oder ich hatte diese Skier auf jeden Fall an, stand drauf und dann ging es halt los und dann bin ich echt gesprungen und abgehoben und es ging wirklich alles richtig gut, ich bin richtig weit geflogen und es hat total Spaß gemacht dann auch, ja, und dann kam schon wieder, war ich schon wieder oben, es ging wieder weiter, ja, also genau, und jetzt bin ich ja letztendlich hier und ich muss auch sagen, also wie ich in dem Jahr einfach schon gewachsen bin, es ist jetzt einfach mein Zeugnis, aber ich glaube, das hat Gott halt mit jedem von uns vor, ja, dass wir wirklich, aber es geht, wie Sabrina das ja auch hatte, ja, steig wirklich ein in diesen Strom, ja, und er führt dich, ja, es ist total leicht, das war jetzt auch echt nicht schwer, das, dieser ganze Prozess hier zu sein. Natürlich schickt der Feind dir ab und zu dann auch mal Leute über den Weg, an der Arbeit, Herausforderungen kommen, aber du gehst siegreich hervor, ja, er gibt dir alles, was du brauchst, wirklich, du bist ausgerüstet für jede Herausforderung und ich habe es bisher immer erlebt, ja, in jeder Herausforderung war der Sieg da, ja, also wirklich Gott, ja, macht es einfach, genau, wir, wie es Josua auch hatte, wir sind wirklich Könige und Priester und es heißt ja auch was, also auf Englisch heißt es, whatever you decree with your mouth, it shall be established, ja, also was du sagst, es wird geschehen und es wird so sein, ja, also wirklich. Und ich sehe auch ganz oft wie Menschen als Könige so im Geist, ja. Also sei dir wirklich bewusst, du bist dieser König. Und wenn da eine Herausforderung kommt, du sagst es, du ordnest es an und es wird sich wirklich ändern. Und genau, aber wichtig, steig ein in den Strom, lass dich tragen, ja. Und der Strom trägt dich ja wirklich auch dahin, wo Gott dich haben will. Ja, und es ist wirklich leicht, ja, genau. Und wie gesagt, spring rein, auch wenn du ja auch an anderen Orten bist vielleicht, als du es dir vorstellst oder so. Ja, vielleicht zeigt Gott dir jetzt auch nochmal was ganz anderes, was du noch gar nicht, ja, wo du gar nicht mit gerechnet hast oder was eine neue Dimension. Ja, dann sei wirklich offen dafür, leg vielleicht auch alte Dinge ab, ja, wie diese Tasche, die musste ich ja auch, war dann auch auf einmal weg. Genau, und sei wirklich offen dafür, was Gott dir zeigt, wo er dich hinführt. Hab keine Angst, es ist wirklich total easy und leicht, ja. Sagt Jesus ja auch, mein Joch ist leicht, ja, wenn du dich ihm unterordnest, ist wirklich leicht, Leichtigkeit da und ja, alles wird gut und er bringt dich wirklich hervor und es geht immer weiter, also wirklich neue Dimensionen, es geht immer weiter und das Bewegung im Strom, ja. Halleluja, Amen. Ja, merkst du was? Heute Abend geht's immer um den Strom. Weißt du, ein Strom ist was Gutes, weil da ist das Leben drin, wie wir schon gehört haben. Da ist keine abgestandene Pfütze, sondern da ist Leben. Da ist abenteuerlich. Weißt du, im Strom gibt's keine Langeweile. Weil dieser Strom, der fordert dich auch immer wieder mal heraus. Die Tasche loszulassen, Kontrolle loszulassen, Gedanken loszulassen, Altes loszulassen. Weißt du, mir fällt wieder die Bibelstelle ein, die ich momentan so lieb. Psalm 139, 5. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin fest in deiner Hand. Weißt du, dein Herr umgibt dich von allen Seiten und nicht nur das, er ist sogar in dir. Und wenn wir ganz fest in seiner Hand sind, dann wissen wir, alles ist gut. Unser Herr hat gute Pläne für uns und diese Pläne werden über unserem Leben zustande kommen. Und jeder Plan des Feindes ist entmachtet, der wird nicht zustande kommen. Weil wir herrschen, wir sprechen diese Worte aus. Und auf diesen Worten ist Kraft. Weißt du, da ist Feuer. Da ist Feuer. Da ist das Feuer des Heiligen Geistes drauf. Und dieses Feuer, es verbrennt alles, was nicht von Gott ist. Es ist Kraft, weißt du, pure Kraft. Gott lebt in dir durch den Heiligen Geist. Es ist Kraft, unendliche Kraft, Auferstehungskraft, Auferstehungskraft, Auferstehungskraft. Wow, wow. Weißt du, wir müssen uns immer mehr bewusst werden, dass diese Auferstehungskraft in uns ist. Weißt du, das ist Power, unendliche Power. Oftmals sind wir uns dessen gar nicht so bewusst. Weißt du, lass uns Gott bitten, dass er uns Bewusstsein gibt von dieser Auferstehungskraft, von diesem Feuer, das in uns brennt. Weißt du, wenn ein richtiger Brand ist, was passiert? Es brennt alles nieder. Und wenn du sprichst, wenn du befiehlst, wenn du regierst, wenn du deinen Stand in Christus einnimmst, weißt du, was dann passiert? Da kommt Power, da kommt Power, da kommt Power, unendliche Power vom Thron Gottes. Oh, weil es nicht du bist, der spricht, sondern der Heilige Geist spricht durch dich und er hat alle Power. Und selbst wenn du dich schwach fühlst, er hat Power. Egal wie du dich fühlst, egal ob du meinst, deine Worte haben keine Kraft, glaub es, glaub es, glaub es. Der Heilige Geist ist immer gleich gut drauf. Wenn wir uns in unserem Körper und in unserer Seele schwach fühlen, der Heilige Geist ist immer voller Power, voller Kraft. Weißt du, das ist Zündstoff, das ist explosiv, explosiv, explosiv. Dieser Kraft kann nichts, nichts und niemand standhalten. Was will denn der Feind? Der hat keine Auferstehungskraft. Der hat nur Tod. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Er wurde auferweckt mit Auferstehungskraft, dass wir diese Auferstehungskraft nehmen können, dass wir aus dieser Auferstehungskraft leben können. Oh, leben, leben, leben, leben, leben, leben, leben, leben, leben, leben. Wir leben, wir leben, wir leben. Wir leben, wir leben. Diese Auferstehungskraft hält uns lebendig. Wir schwimmen im Strom. Wir lassen uns treiben von diesem Strom. Oh, wir werden genährt, gesättigt. Wir brauchen nie mehr Durst haben. Wir brauchen nie mehr Hunger haben. Wir brauchen nie mehr schwach zu sein. Schwäche gehört uns nicht. Sie gehört uns nicht. Wir haben die Power von Gott in uns, in uns, in uns. Und wir haben alle Zeit alles, was wir brauchen, um im Sieg zu leben. Egal wie jung oder wie alt sind, wir sind voller Power, voller Kraft, Auferstehungskraft, Auferstehungskraft, Auferstehungskraft, Auferstehungskraft. Und ich rufe es hinein, ich rufe es hinein in deinen Körper, ich rufe es hinein in deine Seele. Da, wo du Auferstehungskraft brauchst, danke, Herr, für deine Power. Power, Power, Power. Amen. Dieselbe Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, lebt in dir. Dieselbe Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, lebt in dir. Das ist Power. Das ist Power. Es gibt keine größere Kraft. Weißt du, Jesus hat Satan längst besiegt. Der ist besiegt. Der weiß es auch. Der denkt immer nur, wir sind blöd. Wir kapieren es nicht und wir wissen es nicht. Aber er hat sich geirrt. Weil wir sind Kinder Gottes. Und wir haben die Weisheit Gottes. Wir haben durch den Heiligen Geist auch die Weisheit Gottes. Wir sind nicht blöd. Wir müssen es nur... Weißt du, wir müssen es nur glauben, dass es so ist. Wir müssen aufhören, an unserem Glauben zu zweifeln. Wir müssen glauben, dass es so ist. Die gleiche Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, lebt in uns. Über Epheser 1, 17 bis 21, glaube ich, ist das überwiegend, habe ich vor Jahren lange nachgedacht. Ich habe immer wieder gebetet, habe immer gesagt, was heißt das? Ich habe es nicht kapiert. Ist lange her. Ich habe einen anderen, damals hatte ich, weiß ich nicht, Elberfelder, glaube ich. Dann habe ich andere Bibelübersetzungen genommen, weil ich dachte, dann muss ich das mal im moderneren Deutsch hören oder auch lesen. Ich habe es ja dann immer laut gesprochen. Und mit der Zeit kam ich so dahinter, die Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat, die lebt in mir. Und die lebt in jedem Einzelnen von uns. Und das ist so gewaltig. Weißt du, mir kam eben gerade so, ich glaube Johannes 15 steht das, die Geschichte mit dem Weinstock und den Reben. Ist Johannes 15, glaube ich, ne? Ja. Da ist der Weinstock, das ist Jesus. Huch. Der steht fest, der ist festgewurzelt, der steht auf dem Felsen. Und da ist die Rebe dran. Guck mal, hier ist die Verbindung. Die Verbindung von der Rebe zum Weinstock. Und die Rebe, die schaukelt einfach so im Wind. Die kleinen Beeren, die Weintrauben, die werden immer ein bisschen dicker, immer ein bisschen praller, jeden Tag ein bisschen mehr, weil die sind verbunden mit der Rebe. Denen kann gar nichts passieren. Die werden immer dicker, die werden immer voller. Woher? Aus der Kraft vom Weinstock. Und stell dir mal vor, du bist so eine Rebe. Du bist ja immer verbunden mit der Dreieinigkeit Gottes. Du bist in Christus, Christus ist im Vater, der Heilige Geist ist in dir, der Heilige Geist weist immer auf Jesus hin. Was soll uns denn fehlen? Und wir sind in seiner Kraft, wir haben alles. Wir haben alles. Das Wichtige ist, dass wir es uns immer wieder bewusst machen und uns dessen bewusst werden. Wir haben es, wir sind es. Wir werden es nicht mal irgendwann sein. Wir werden noch mehr sein, ja. Diese kleinen Weintrauben, die sind am Anfang auch klein. Und sie werden größer und größer und größer. Und wenn du dann nachher so selber reinbeißt, wenn es dann jetzt eine Weintraube ist und du beißt da rein, dann knackt die, weil die so saftig und so prall ist. Und genauso bist du auch. Du hängst an dieser Rebe dran, an diesem Weinstock dran und kannst völlig entspannt sein, weil du musst gar nicht gucken, wo kriege ich jetzt die Kraft her. Du wirst versorgt. Du baumelst, der Wind kommt, du genießt das Herbstwetter, du genießt die Sonne und du trinkst und du trinkst und du trinkst und du trinkst vom Weinstock. Du ernährst dich vom Weinstock. Und genauso ernähren wir uns vom Wort Gottes. Wir nehmen das, was in uns schon drin ist, weil wir sind eins mit Christus. Wir haben seinen Glauben. Er lebt in uns, wir leben in ihm. Was soll uns passieren? Wir leben aus dieser Fülle. Meinetwegen leben wir aus dem Fluss. Wir leben aus der Fülle, wir leben aus der Kraft. Wir wissen, dass wir aus der Kraft leben. Jesus hat nie bezweifelt, habe ich eigentlich Satan besiegt damals in der Hölle oder nicht? Der wusste das. Und wir sind eins mit ihm. So steht es im Wort, wir sind eins mit ihm. Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, zweifelst du, dass Satan besiegt ist, würdest du sagen, nein, ganz bestimmt nicht. Das steht ja in der Bibel. Aber dann leb immer mehr so. Immer mehr im Alltag. Ich sage das auch zu mir. Wir müssen immer mehr so leben. Wir dürfen immer mehr so leben. Das ist ja nicht etwas, was wir uns stehlen, sondern es ist etwas, was uns zusteht, was wir haben. Wir sind in dieser Kraft. Wir leben aus dieser Kraft. Und diese gewaltige, mächtige, die mächtigste Kraft des Universums, die lebt in uns. Und deshalb ist es uns möglich zu sprechen und die Dinge müssen geschehen. Den Kranken die Hände auflegen und die Geister müssen abhauen. Egal wie die sich nennen, welche Art von Krankheit das ist, sie müssen gehen. Weil wenn es einmal ans Licht gekommen ist, muss es gehen. Dunkelheit und Licht passt nicht. Amen. Oh, Halleluja, das Leben ist so stark in uns. Spürst du dieses Leben? Einfach Leben ist hier. Hier ist alles voll Leben. Und das Gute ist, es ist auch noch da, wenn du hier von hier rausgehst und wenn du morgen aufstehst, um 6 vielleicht oder wann auch immer du aufstehen musst. Das Leben ist das, fließt die ganze Zeit. Und wir haben in uns, und ich habe diese Stelle aus Sprüche 4, einfach in unserem Herz ist die Quelle des Lebens. Hier entscheiden wir in unserem Herzen, fallen die Entscheidungen, welche Quelle lasse ich zu? Lasse ich irgendwas Negatives, eine negative, böse, bittere Quelle irgendwie in mein Herz oder lasse ich nur die Quelle Gottes in mein Herz? Das heißt in Sprüche 4, 23, mehr als alles, was man bewahr dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also wir haben noch was, das macht nicht Gott, sondern das müssen wir machen. Wir müssen unser Herz bewahren. Er hilft uns, der Heilige Geist hilft uns dabei. Aber es ist dieses Herz, in dem Herz ist die Quelle des Lebens. Und wenn wir ein göttliches Leben, ein himmlisches Leben führen wollen, gemäß Gott, wie Jesus, dann müssen wir uns entscheiden, welchen Strom wir zulassen, was wir zulassen in unserem Herzen, ob wir Anstöße zulassen, ob wir negatives Denken über andere, über Gott, über uns selber, ob wir das zulassen, ob wir es zulassen, dass unsere Quelle irgendwie vergiftet wird. Oder ob wir sagen, nein, ich möchte wahres, echtes Leben, kein bitteres Leben, kein Leben voller Anstöße, was der mir getan hat und was wie übel der war und der vor 45 Jahren und das und so weiter. Ja, das passiert halt Sachen, ja. Aber wir haben die Entscheidungsgewalt. Welchen Strom möchte ich, welches Leben möchte ich in meinem Leben in mir kultivieren und was soll aus mir rauskommen? Denn alles, was sich hier bewegt, wird rauskommen. Jeder hat es schon von uns erlebt, ja? Wupp, oder du wirst getriggert oder irgendwas ist, wupp, kommt irgendwas raus. Und dann müssen wir nicht in Verdammnis fallen, sondern können wir sagen, oh, da ist noch irgendwas irgendwie, was mich noch an irgendwas Altes erinnert oder so. Und kannst du sagen, nein, das möchte ich nicht. Wir sind nicht bitter, weißt du? Und die neue Schöpfung ist nicht bitter, sondern die neue Schöpfung ist vergibt, wie Jesus. Und manchmal ist es nicht leicht, sofort zu vergeben, mit einem Gebet. Manchmal musst du es 100-mal machen, manchmal musst du es vielleicht 1000-mal machen. Aber wir haben die Autorität, welches Leben wir leben wollen. Das möchte ich heute sagen, einfach, dass wir haben diese Entscheidungsgewalt über unser Herz. Und wir dürfen niemandem die Autorität geben, unser Leben zu leben und unser Herz zu, zu einem bitteren Herzen zu machen. Weißt du, lass niemals zu. Ich denke auch, oder je älter du wirst, zu enden als ein bitterer alter Mensch. Das hat unser Herr nicht verdient. Er hat sein Leben gegeben. Halleluja. Er hat sein Leben gegeben, damit wir nicht als bittere alte Leute enden, sondern damit wir immer, immer lebendiger werden. Weißt du, das ist eigentlich das, wie Gott Leben gedacht hat. Unser Leben, das Leben der neuen Schöpfung gedacht hat, das Leben als Christ gedacht hat, dass wir immer mehr, dass wir immer, immer weniger bitter sind und immer mehr Leben aus uns rauskommt, das Gute herauskommt. Das Gute, weißt du, Leben kommt aus dir, Auferbauung kommt aus dir heraus. Und pass auf, mit wem du dich umgibst. Also manchmal kannst du es dir nicht aussuchen, ja? Aber wenn du es dir aussuchen kannst, weißt du, lass nicht zu, dass Bitterkeit von anderen in deine Quelle reinkommt. Du lässt auch nicht jedem in dein Haus rein, oder? Normalerweise. Also guck, was du in dein Herz reinlässt. Lass uns schauen, dass wir nicht bittere Quellen in unser Herz reinlassen, sondern lass uns darauf achten, mein Herz ist frei von Bitterkeit. In meinem Herz ist das Leben Gottes. Halleluja. Und es sprudelt. Und es sprudelt. Und es sprudelt. Und ich werde von Jahr zu Jahr lebendiger. Und meine Ehe wird von Jahr zu Jahr besser. Und meine Beziehungen werden von Jahr zu Jahr besser. Und mein Körper ist fitter von Jahr zu Jahr. Ich erwarte das nicht, immer kränker und gebrechlicher zu werden. Nein, ich erwarte, immer fitter zu werden. Halleluja, bist du dabei? Das zu erwarten. Echtes Leben. Leben aus Gott. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zukunft. Amen. Amen. Preist den Herrn, ihr Lieben. Das ist eine Steilvorlage zum Schluss für Johannes 10, Vers 10, wo es heißt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich, sagt Jesus, bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Halleluja. Das heißt, das Erlösungswerk von Jesus hat bewirkt, dass du Leben hast und es im Überfluss hast. Mit anderen Worten, ich sage immer so gern, das ist ein kleines Wortspiel, ich sage immer so gern, du bist ein Überfließer. Du bist dazu bestimmt, überzufließen. Ja? Vielleicht bist du auch ein Überflieger, ist auch okay, aber du bist auf jeden Fall ein Überfließer. Du bist dazu bestimmt, dass aus dir heraus das Leben Gottes überfließt. Amen. Du bist dazu bestimmt, dass aus dir heraus die Freude Gottes, zum Beispiel, das ist ein Teil des Lebens Gottes, ja, dass sie was tut? Dass sie überfließt. Amen. Du bist dazu bestimmt, dass die Kraft Gottes aus dir was tut? Überfließt. Du bist dazu bestimmt, dass die Liebe Gottes aus dir was tut? Überfließt. Überfließt, das heißt, sie schafft es zu deinem Nächsten. Amen. Das heißt, sie fließt über. Ja, okay? Also, manche sagen, ja, ich liebe in mir drin, ich liebe alle Menschen, ich liebe in mir drin, solange mir keiner zu nahe kommt. Nein. Nein, die Liebe Gottes in dir überfließt zu deinem Nächsten, zu den Menschen um dich herum. Du bist dazu bestimmt, ein Überfließer zu sein. Das ist deine Identität als Christ. Du bist ein Überfließer. Du hast ein Leben, das überfließt. Das heißt also, du hast kein abgestandenes Leben. Du hast auch kein Leben, das nur irgendwie bis zu deiner Haut durchgeht und dann nicht darüber hinaus reicht. Ja? Also, dass du sozusagen nur in dir bleibst, sondern du hast ein Leben, das dazu bestimmt ist und das in sich das Wesen hat, überzufließen. Überzuschwappen. Ja. Halleluja. Sagen wir zu den Nachbarn, schwappt schon was? Okay. Halleluja. Amen. Das ist deine Bestimmung. So, und jetzt heißt es hier, der Dieb, also von wem redet er hier? Der Teufel. Der kommt nur, das ist seine einzige Chance. Er kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Das heißt, der Teufel, weißt du, Der Teufel kann ja das Leben Gottes in dir nicht stoppen oder kann ich einfach sagen, so, ich nehme dir jetzt das Leben weg. Ja, weil du hast es ja durch Jesus. Ja, das kann er nicht. Aber was kann er? Er kann sozusagen den Stopfen drauf machen. Er kann dir das Überfließen rauben. Er kann dir nicht das Leben rauben. Das müssen wir verstehen. Verstehst du? Er kann ja nicht einfach das Leben rauben. Er kann dir auch nicht die Freude rauben. Das kann er eigentlich nicht, weil die ist ja in dir drin. Aber was er dir rauben kann, ist das Überfließen. Amen. Das heißt, er kann dir einen Stopfen drauf machen, sozusagen. Und wie kann er das? Es gibt nur eine Möglichkeit, wie er das kann. Durch Lüge. Nur durch Lüge. Nur indem er dich belügt. Indem er dich belügt, nein, Dieter, das bist du gar nicht. Du bist überhaupt kein Überflieser von wegen. Schau dich doch an, du bist doch was weiß ich was. Ja, so belügt er dich. Ja, so belügt er dich. Und in dem Moment, wo du es glaubst, ist nicht das Leben Gottes weg in dir. Du bist deswegen nicht plötzlich nicht mehr erlöst oder irgendwas. Sondern in dem Moment ist ein Stopfen drauf. Ja, es kann nicht mehr rausfließen. Weil er hat sozusagen den Stöpsel reingemacht. Durch die Lüge. Ja. Was müssen wir tun? Mach mal. Ich kann es nicht so gut. Also. Stöpsel raus. Amen. Stöpsel raus. Wie tust du den Stöpsel raus? Indem du die Lüge entlarvst und wegtust. Und sagst, nein, Teufel, egal was auch immer du tust, egal was auch immer du sagst, ich bin ein Überfließer. Also der Feind mag kommen und er mag Umstände benutzen. Und er mag sagen, schau mal die Umstände. Hey, jetzt kannst du dich doch nicht mehr freuen. Und du sagst, nein, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Ich bin vor seinem Angesicht. Freude fließt aus mir hervor. Die Freude überflutet die Umstände. Amen. Halleluja. Ich lasse mir die Freude nicht rauben. Ich lasse mir nicht den Stöpsel auf die Freude machen. Ja, der Teufel sagt, oh, ich bin so stark. Schau mal, was ich alles kann. Und du nimmst ihm den Stöpsel. Du ziehst den Stöpsel, indem du sagst, Moment mal, Teufel, es steht geschrieben, 1. Johannes 4, Vers 4, größer, stärker ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. In mir ist die Überfließerkraft. Teufel, in dir mag die Lügenkraft sein, aber in mir ist die Überfließerkraft. Und manche Christen sagen, ja, aber was ist mit dem Antichrist in der Welt? Der Antichrist erhebt sich, alles wird immer schlimmer. Weißt du, ich habe eine gute Botschaft für dich. Daniel 9, Vers 26 heißt es, das Ende des Antichristen ist in einer Überflutung. Steht da, lies nach, sein Ende ist in einer Überflutung. Halleluja. Wo kommt die Überflutung her? Die Überflutung kommt aus deinem Innersten. Die Überflutung kommt durch das Leben in dir. Du bist ein Überfließer, egal was gegen dich steht. Weißt du, der Teufel mag versuchen, durch Lügen dich einzuengen. Er will dir die Freiheit stehlen. Ja, manchmal will er dir die Freiheit stehlen. Ja, das heißt, Paulus sagte, manchmal gibt es sogar in Gemeinden gibt's Brüder, die sich einschleichen, sagt er, um unsere Freiheit zu beschleunigen. Zu beschleichen, also um uns sozusagen aus dieser Freiheit in Christus rauszuholen. Ja? Aber was sagt Paulus, Galater 5,1? Er sagt, zur Freiheit hat euch Christus befreit, lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Das heißt, der Teufel will kommen und will deine Freiheit beschneiden, er will da deine Freiheit madig machen, er will dir sagen, sei doch nicht so frei. Also wie kannst du denn hier so rumhupsen und so weiter? Wie sieht denn das aus? Wie wirkt denn das über Livestream? Wie wirkt denn das hier? Wie wirkt denn das da? Halleluja. Weißt du, lass dich nicht wieder durch ein Joch der Knechtschaft belegen. Für die Freiheit hat Christus uns befreit. Amen. Halleluja. Du bist dazu bestimmt, ein Überfließer an Freiheit zu sein. Oh, Halleluja. Amen. Du bist dazu bestimmt, frei zu sein. Weißt du, die Gedanken von anderen Menschen mögen kommen und sie wollen dir den Stöpsel reinmachen und sagen, weißt du, wenn du nur ein bisschen runterfährst, wenn du nur einfach ein bisschen würdiger dich verhältst, dann würden noch mehr Leute dich gut finden. Aber weißt du, dein Lebensziel ist nicht, dass möglichst viele Leute dich gut finden, sondern Dein Lebensziel ist, dass das Leben Gottes aus dir fließen kann. Amen. Und dazu musst du frei sein und dazu kannst du dir es nicht leisten, dich von irgendwelchen Gedanken belegen zu lassen, dir irgendein Joch der Knechtschaft aufzulegen. Der Teufel kommt, um zu stehlen. Er kommt, um dir Jochs der Knechtschaft aufzulegen. Er kommt, um dir Stöpsel reinzustecken. Aber weißt du, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du Leben hast und es im Überfluss hast. Also, dass es überfließt aus dir hervor, immer überfließt, egal was Menschen denken, egal was du selber denkst, egal was der Teufel sagt, egal was die Umstände sagen, du lässt es überfließen. Amen. Bist du da dabei? Halleluja. Weißt du, wie wäre es, wenn der Leib Christi diese Entscheidung festmachen würde und sagen würde, hey, uns ist egal, was die Welt denkt oder was die Welt sagt, wir sind einfach Überfließer vom Leben. Wir lassen einfach das Leben überfließen, wir lassen die Liebe überfließen, wir lassen die Freude überfließen, wir sind in der Freiheit unterwegs, wir lassen die Wunder überfließen, wir lassen die Herrlichkeit überfließen, wir lassen die Kraft überfließen. Weil es ist ja in uns, weißt du, du musst sie nicht irgendwo herholen. Sie ist ja in uns, du musst sie nicht da irgendwo, wo kommt die Kraft her? Sie ist ja in dir. In deinem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Ja, Anstöße, wie Irina sagte, das sind auch solche Stöpsel. So ein Stöpsel plötzlich, also gerade warst du noch total frei, aber dann hast du plötzlich diesen Gedanken, die Schwester sowieso hier, Schwester Eulalia, Spezialiter, irgendwie, die hat mich abgelehnt. Und das im heiligen Haus Gottes. Und vorher warst du noch halalala unterwegs. Und jetzt sitzt du da, weiß auch nicht, ob ihr alles mit rechten Dingen zugeht. Plötzlich ist alles anders. Kennst du das? Weißt du, ein Gedanke, dem du glaubst, eine Sache, die du annimmst, und plötzlich sieht alles völlig anders aus. Davor ist alles happy, Jubel, Freude, Heiterkeit, Leben Gottes fließt und plötzlich ein Ding drin, eine Sache hat dir der Feind reingeschossen und plötzlich, wo ist überhaupt Gott? Ist es überhaupt Gott? Ist es überhaupt echt hier? Komisch hier, stimmt doch was nicht und so weiter. Ja, es stimmt was nicht. Bei dir stimmt was nicht, in deinen Gedanken stimmt was nicht. Halleluja, da stimmt was nicht, da muss der Stöpsel raus. Amen, da muss der Deckel weg. Oh, Halleluja. Komm, lass uns mal eine prophetische Zeichenhandlung machen. Lass uns mal aufstehen nochmal. Wir sind heute schon ein paar Mal aufgestanden, aber lass uns nochmal eine prophetische Zeichenhandlung machen. Und lass uns mal wirklich so ganz bewusst, weißt du, lass uns mal jeden Deckel von uns wegwerfen. Deckel weg. Halleluja. Kappe weg. Halleluja. Alles, was dich gehindert hat, in der Freiheit zu gehen, weg von dir. Alles, was dich am Überfließen gehindert hat, weg von dir. Alles, was dich am Lieben gehindert hat, weg von dir. Alles, was dich am Freudefließen gehindert hat, weg von dir. Kappe weg in Jesu Namen. Halleluja. Auf nimmer Wiedersehen. Amen. Halleluja, preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Halleluja. Amen. Und so gehen wir in der Freude am Herrn, ihr Lieben. Das ist unsere Stärke. Weißt du, nirgendwo steht im Wort Gottes, die Ernsthaftigkeit im Herrn ist unsere Stärke. So. Das ist so. Die Steifheit im Herrn ist unsere Stärke. Die Würde im Herrn ist unsere Stärke. Steht nirgends, sondern steht, die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Halleluja. Du bist ein Überfließer. Marina, du bist eine Überfließerin. Dieter, du bist ein Überflieger. Überfließer. Monika ist eine Überfließerin. Halleluja. Astrid, Überfließerin. Preis den Herrn. Wow. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, komm, leg nochmal da, wo du bist, leg nochmal kurz deine Hand auf die Schulter von deinem Nachbarn und lass nochmal kurz ein bisschen überfließen. Du bist ja schließlich ein Überfließer. Halleluja. Oh ja, und jetzt sag einfach mal, ich lasse es überfließen. Die Freude, die Liebe, die Kraft Gottes, die Freiheit fließt über. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus. Glory. Yes, Lord. Yes, yes, yes, yes, yes. Jesus. Wow.